Es gibt Dinge, die man nicht versprechen kann. Aber ich verspreche. Limassol von Yishai Sarit aus dem Hebräischen von Helene Seidler. Bearbeitung Ben Neumann und Christoph Kalkowski. The PLO declared peace. Enough of blood and tears. המדיניות שלנו היא מאוד ברורה. אנחנו קודם כל לא מנהלים משא ומתן עם החמאס, בניגוד ל... אסן, הדה לידן לג'ש האזראילי. כל אינסן פלסטיני מוסתהדף, סוואקן טביב, סוואקן דוקטור, סוואקן... אינן אלף מיליונים בבונה, ליטנן שווירן גזונטייטליכן שק. מבפנים ומבחוץ, והטרור מבפנים הוא תמיד תחת כיבוש. תחת כיבוש. אז אפשר לא ישתור לא חבל... בו איסטר אינגגן! Weißt du, was passiert, wenn ein Mensch explodiert? Die Augen fehlen noch für einen Moment. Erster Kontakt hergestellt. 25. Juli, 11.30 Uhr. Tel Aviv. Florentin, sie ist 52, wirkt viel jünger, sehr attraktiv, sehr gebildet. Intellektuelles Umfeld. Sie wird keine Probleme bereiten. Neue Akte. Projekt Limassol. Hanni, warte mal. Entschuldigen Sie, ich bin am Telefon. Kommen Sie doch rein. Ich muss jetzt Schluss machen, Hanni. Hier wartet jemand auf mich. Die Wohnung ging auf einen Innenhof mit Springbrunnen und war von Licht durchflutet. Viele regnerische Winter und der ewige Salzatem des Meeres hatten Risse in den Wänden hinterlassen. Von der Decke blätterte Putz. Daphne, wenn ich Sie in die Küche bitten darf? Dankeschön. Warum haben Sie sich an mich gewandt? Sie wurden mir empfohlen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ach ja? Sind Sie bereit, Zeit zu investieren? Naja, deswegen bin ich hier. Verzeihen Sie, aber müssen Sie nicht arbeiten? Gearbeitet habe ich genug. Jetzt ist es mir wichtiger zu schreiben. Mhm. Sie hatte saubere, kurzgeschnittene Fingernägel. Die Haare waren nach hinten gebunden. Sie erschien für ihr Alter sehr jung. Ich habe 13 Jahre lang für einen Investmentfonds gearbeitet. Das waren die fetten Zeiten am Markt. Aber ich bin ausgestiegen. Jetzt ist die Kreativität dran. Mhm. Seit meiner Kindheit träume ich davon, ein Buch zu schreiben. Mhm. Ein seltsames Thema für einen Geldberater. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich habe Geschichte studiert, bevor ich Geldberater wurde. Während meines Studiums stieß ich zufällig auf einen Artikel über einen antiken Etrukhändler in Griechenland. Mhm. Und der ging mir nie wieder aus dem Sinn. Und seitdem kreist meine Fantasie um ihn. Mhm. Ihre Augen waren unergründlich. Ich konnte kaum hineinsehen, ohne verlegen zu werden. Das ist nichts weiter als eine Skizze. Sie stehen doch ganz am Anfang. Was meinen Sie denn? Ja, vielleicht sollten wir ein wenig über Ihren Helden reden. Wie ist er denn so, Ihr Etrog-Händler? Ich hätte ihr von vornherein eine andere Geschichte vorlegen sollen. Ja. Ja, vielleicht wie De Niro oder Al Pacino. Naja, wie ein Banker wirken Sie eigentlich nicht. Etwas an Ihnen irritiert mich. Ach. Kaffee? Wir brauchen Sex, damit sich das Buch besser verkauft. Soll ich Ihnen im Hafen von Smyrna mit einer Prostituierten schlafen lassen? Muss das nicht? Während der Unterhaltung machte ich mir Notizen auf einem gelben Block, der mir literarisch vorkam. Ich verspreche nichts. Ich kann nicht garantieren, dass Ihr Buch veröffentlicht wird. Es kann sein, dass Sie mich bezahlen, ohne jemals Resultate zu sehen. Ich weiß, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht versprechen. Wie war's? Ja, wie in einer Nachhilfestunde. Ich glaube kaum, dass ich das durchhalte. Musst du aber. Dass deine Geschichte schwach ist, habe ich dir gleich gesagt. Wie lange brauchst du mit dir? Wir müssen den Mann aus Gaza raus. Ich brauche dafür noch ein paar Tage. Hör zu, Chaim. Ich habe da wirklich keine Lust drauf. Gerade jetzt, wo wir vom nächsten Anschlag in Jerusalem wissen. Ich wäre lieber hier bei den Verhören. Du bist der Einzige, dem ich die Sache anvertrauen kann. Ich kann diese Literaten unmöglich jemand von den Schlechtern schicken. Und außerdem kannst du schreiben. Es ist immer wieder eine Freude, deine blumigen Berichte zu lesen. Übertreib's nicht. Du brauchst etwas Zeit und ein bisschen Abstand von den Verhören. Ich habe schon so viele hier unten durchdrehen sehen. Gönn dir etwas Ruhe, fahr mit deiner Frau aufs Land, kümmere dich um deinen Sohn. Das Neujahrsfest steht vor der Tür. Man sollte keine weltlichen Gedanken in die Gebete mischen, nicht von Geld reden. Lass gut sein, Chaim. Ich kann das Rennen gerade jetzt nicht unterbrechen. Das brauche ich einem wie dir eigentlich nicht zu sagen. Na gut. Wird die Literatin mitmachen? Ich schätze, ihr bleibt keine Wahl. Erzähl ihr aber nicht zu viel. Unsere Partner machen Druck. Hier, in ihrer Akte liegen hauptsächlich alte Zeitungsausschnitte, lobende Feuilletonkritiken über ihr erstes Buch und so weiter. Ein Foto aus einem dieser linken Wochenmagazine mit Anfang 20 im Minirock. Nimm dich in Acht, mein Lieber. Sonst nicht viel. Die üblichen Demonstrationen, einige jüdisch-arabische Tagungen in den 80ern. Sie war nicht mehr als eine Statistin in der Friedensbewegung. Bevor ich dich mit dieser Sache betraut habe, gab es für sie nicht mal eine eigene Akte. Willst du einen Kaffee? Ja, gerne. Because Israel is still stealing the land, building the wall, oppressing the Palestinians, destroying our economy, destroying our freedom. Bleibst du morgen zu Hause? Unser Sohn hatte gehofft, du fährst mit ihm ans Meer. Ja, das ist gerade viel zu tun. Du weißt ja, wie wichtig das ist. Hm. Es ist nicht gut, wenn er immer auf seinen Vater wartet und dann enttäuscht ist, wenn du nicht da bist. Es wird besser werden. Wenn du meinst. Wir könnten auch mal wieder in den Urlaub fahren. Ja. Oh, hast du kein Brot gekauft? Ist schon gut. Deine Arbeit. Auf einen Austausch geeinigt, dieser Soldat gegen 1000 palästinensische Gefangene. 5 lange Jahre. Ich bat um die neuesten Kassettenmitschnitte. Zwar bekam ich regelmäßig schriftliche Zusammenfassungen aller Telefonate, doch ich wollte lieber die Stimme der Zielperson hören. Zu der Hebräisch-Abteilung hatte ich bisher keinen Kontakt gehabt. In der Regel fordern die Ermittler die Originalgespräche nicht an. Das Formular Z4-110 liegt Ihnen doch vor. Bitte lassen Sie mich meine Arbeit machen. Kann schon sein, dass das bei Ihnen in der Araber-Abteilung so läuft. Wir brauchen einen richterlichen Beschluss. Das Material geben Sie hoffentlich nicht weiter. Entschuldigung? Vielleicht ist das überflüssig, aber die Arbeit mit den Juden ist anders. Ich erlaube mir diese Bemerkung, weil Sie zum ersten Mal mit uns zu tun haben. Bei uns ist das Risiko, dass etwas durchsickert, viel größer. Nein, in der Tat überflüssig. Wir arbeiten alle beim Geheimdienst, also sagen Sie mir bitte nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe das Buch damals gelesen. Wirklich nicht schlecht. Sie hört sich an wie eine nette Frau. Wie geht's dir, Hani? Daphne. In den Lagern erstickt man vor Hitze. Und das Wasser ist wieder abgestellt. Am Nachmittag sollte ich noch mal ins Krankenhaus, aber wieder kein Strom und die Straßen unpassierbar, ach du weißt. Ein Hilfstransporter war so höflich und hat mich mit zum Strand genommen. Das Meer gibt so viel Kraft. Ist das Geld für die Medikamente angekommen? Lass das mit dem Geld schicken, du hast doch selber nichts. Mein Medikament lässt sich leider diesen Monat nicht mehr besorgen. Komm einfach zu mir, dann spazieren wir hier am Strand, wie damals. Ach, ich sehne mich nach Tel Aviv. Gibt's etwas Neues? Hani, ich habe jeden angeschrieben. Mir fehlen die Kontakte. Ich würde für dich die Welt auf den Kopf stellen, aber wie? Es ist nicht mehr wie damals. Hast du Schmerzmittel? Gaza-Stadt, es ist katastrophal. Ich kann nicht mehr schlafen, Daphne. Es ist kein Leben mehr. Ich hole dich dort raus, keine Sorge. Ich habe sogar an Barenbäumen geschrieben. Hallo? Daphne? Hani, es geht um Jotam. Er ist in Schwierigkeiten. Wieder Drogen. Ich habe früher, als er noch klein war, immer mit ihm Arabisch geredet. Ich weiß, Hani. Weißt du noch, er konnte es damals recht gut. Ich weiß. Schade, dass ich jetzt nicht mit ihm reden kann. Ich weiß. Sonst würde ich ihm klar machen, wie glücklich er sich schätzen sollte, als dein Sohn geboren zu sein. Damit er weiß, was er verliert. Dein Sohn hasst Israel. Meiner das Leben. Willst du jetzt schon wieder weg? Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Du weißt ja, wie wichtig das ist. Wir müssen über was reden. Ich habe ein Angebot aus Boston bekommen. Hat das nicht noch Zeit? 2 Jahre, gut bezahlt, ab sofort, wenn wir wollen. Und was soll ich denn da machen? Du könntest da deine Dissertation schreiben. Lass uns mal ein andermal drüber reden. Gib dem Jungen einen dicken Kuss. Projekt Limassol. Morgen 2. Treffen mit Daphne. Hat Probleme mit ihrem Sohn Jotam. Darüber kommen wir an sie ran. Telefoniert regelmäßig mit Hani, dem Vater von Ibni. Hani. Zum zweiten Treffen erschien ich pünktlich, sauber und rasiert, in Dreiviertelhosen. Genau wie einer, der in der Hightech-Industrie an den Kuh gelandet und sich frühzeitig zur Ruhe gesetzt hat. Ich war ein wenig aufgeregt. Ich konnte es kaum erwarten, in der nach Rosmarin duftenden Küche zu sitzen und über meine Fantasietexte zu plaudern. Oh, da habe ich mich jetzt in der Stunde geirrt. Nein, nein, kommen Sie nur. Was ist passiert? Ach, schauen Sie sich doch um. Ich hatte ungebetene Gäste. Tut mir leid. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, nein. Ist alles in Ordnung. Lassen Sie uns über Ihr Buch reden. Ich habe darüber nachgedacht. Das Thema ist eigentlich recht interessant. Ich überlege, ob mein E-Druck-Händler nicht einen verrät. Oh, tun Sie das, wenn der Verrat was nützt. Sie war überhaupt nicht bei der Sache. In dieser Phase schickt man den Häftling in die Zelle zurück, damit er sich sammelt. Denn in diesem Zustand kriegt er keinen vernünftigen Satz heraus. Natürlich arbeiten wir an einer Illusion. Der Wirklichkeit fehlt die Schönheit und die Logik der Literatur. Das begreift man nach dem ersten Schicksalsschlag. Ich habe mit 23 ein Buch geschrieben, das ging ganz problemlos. Heute versuche ich, etwas Neues zu schreiben und es ist teuflisch schwer. Ich quäle mich, dabei weiß ich, dass mein Buch die Welt nicht verändern wird. Ich weiß nicht, warum ich Sie damit belästige. Merkwürdige Leute sind hier in meiner Wohnung gewesen und wieder gegangen. Was für Leute? Brauchen Sie Hilfe? Leute, die hinter meinem Sohn her sind. Sehen Sie sich doch dieses Chaos hier an. Sogar im Müll haben sie gewühlt. Hey. Wenn Sie meinen Sohn erwischen, schlitzen Sie ihm die Kehle auf. Und da haben Sie eine Geschichte. Rohmaterial für eine Novelle. Ich habe Angst, dass Sie ihn finden. Haben Sie die Polizei verständigt? Ich will meinen Sohn nicht noch weiter reinreißen. Aber das sind nicht Ihre Probleme. Kommen Sie, wenden wir uns Ihrem Roman zu. Ja. Wer wird mehr Geld einspielen, De Niro oder Al Pacino? Ich weiß nicht. Es gibt Dinge, die man nicht voraussagen kann. Sie sind ein braver Junge. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie sind so normal. Ich spazierte mit meinem Sohn am Hafen von Jaffa entlang. Früher waren wir hier oft gewesen. Ich kaufte ihm ein großes Eis und wir setzten uns direkt ans Wasser, um Schiffe zu beobachten. Viele Menschen, einige Händler, ein paar Touristen. Tel Aviv wie aus dem Bilderbuch. Dass es so bleibt, dafür arbeite ich. In der Luft lag eine Bedrohung, die sich unserer Kontrolle entzog. Seit Tagen suchten wir den jungen Mann aus Nablus. Er strich mit einem einsatzbereiten Sprenggürtel voller Nägel durch die Gegend, durch belebte Straßen, Cafés, auf der Suche nach einem passenden Ort, wo er sich von seiner Last befreien könnte. Inmitten lebendiger Leiber, die sich auf der Stelle in totes Fleisch verwandeln würden. Diesmal waren wir zu langsam. Ich hab dir doch gesagt, du sollst zu deiner Frau. Ich kann da jetzt nicht faul rumsitzen. Das ist nicht gut. Ich will nicht, dass du heute jemanden verhörst. Nein, komm schon. Gut. Unter den Verhafteten sind zwei Familienangehörige. Beide hatten in den letzten Tagen Kontakt zu dem Attentäter. Wir haben Informationen, dass er einer kleinen Unterorganisation der Hamas nahestand. Und dass das nur der erste einer Anschlagsserie sein soll. Wen soll ich mir vornehmen? Gestank von Fäkalien lag wie immer in der Luft, trotz diverser Desinfektionsmittel, die ständig versprüht wurden. Ich wollte mich diesmal an die Regeln halten, obwohl dabei meistens nichts herauskam. Die Hände auf dem Rücken gefesselt, wurde mir der Häftling in den Verhörraum gestoßen und auf den Stuhl gedrückt. Ein grauhaariger Araber, 56, Westjordanland, 5 Kinder, nicht vorbestraft. Woher kanntest du den Attentäter? Ich bot dem Wasser an, wie ich es vor jedem Verhör mache. Wann hast du zum letzten Mal mit ihm gesprochen? Die trinken immer. Weißt du, was passiert, wenn ein Mensch explodiert? Die Augen sehen noch. Für einen Moment. Der durstig ist, denkt nicht dran, dass er sich später in die Hosen machen muss. Wir wissen, dass du mit ihm gesprochen hast. Hör mir gut zu. Hör mir gut zu. Ich bringe dich heute Nacht um. Ich bringe dich heute Nacht um, wenn du nicht redest. Wenn du nicht redest, wirst du sterben. Wirst du sterben. Ich hatte ihm nicht genügend Angst eingejagt. Niemand wird erfahren, dass du geredet hast. Deswegen musste ich jetzt anfangen, ihm Schmerzen zuzufügen. Dann 30. Wie alt bist du? Die Ohrfeige viel stärker aus als beabsichtigt. Wir lassen jetzt deine Frau. Und wie alt ist dein Bruder, der verschwunden ist? Weißt du, wo sie hinstecken? Und weißt du, keiner wird erfahren, wo sie hinstecken? Ins Männergefängnis zu den Vergewaltigern. Keiner wird erfahren, dass du es warst. Verwirrst du den Vergewaltigern! Du denkst, das ist ein Scherz! Du denkst, die Israelis machen sowas nicht! Wir sind genau solche Schweine geworden wie ihr! Was ich tat, widerte mich an. Dieser Araber war nobel im Vergleich zu mir. Sollte ich je in eine ähnliche Lage geraten, möchte ich die Kraft aufbringen, zu schweigen, wie er. Zu spät begriff ich, dass er an seinem Erbrochenen erstickte. Dass sein grässliches Ächzen das Ächzen eines Sterbenden war. Bis der Notarzt kam, lag eine übel riechende Leiche auf dem Boden. Und in ihr verfaulte vielleicht das Geheimnis, das wir ihr hatten entreißen wollen. Es wurde schon langsam hell draußen. Ich fuhr nach Hause zu meiner Frau und meinem Kind. Wo ist Sigi? Hey, schläfst du schon? Sigi? Wir haben nichts erreicht. Und weißt du, ich glaube, ich hab... Lass mich schlafen, ja? Ach, komm. Bitte, Sigi. Ich fühlte mich erbärmlich. Lass das. Und hilflos. Ich schämte mich vor ihr. شعوب الأرض بالحرية والاستقلال في دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. Show you one thing. It must leave Israel with security. And therefore Israel cannot return to the indefensible 1967 lines. Hallo, guten Tag. Hallo. Oh. Heute im Anzug? Ja. Steht Ihnen. Oh, danke, passt zu Ihrem Kleid. Kaffee? Oder? Ja. Wir müssen reden. Mossad? Shabak. Ihr Blick wurde hart und feindselig. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen helfen. Noch einer. Ihr konnte ich die Glieder nicht fesseln. Ihr konnte ich keinen stinkenden Fäkaliensack über den Kopf stülpen. Sie nicht anpacken. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Warum sollte ich bei Ihren Spielchen mitmachen? Vielleicht sind Sie ein Irrer? Wer sind Sie überhaupt? Nein, ein Irrer sind Sie nicht. Sie haben die Augen eines Dichters. Obwohl sie mich jetzt hasste, hätte ich ihr Antlitz für alle Ewigkeit anschauen mögen. Die Araber wissen, warum sie die Gesichter ihrer Frauen verschleiern. Was möchten Sie? Das wissen Sie doch sicher längst. Ihr seid doch wie Götter. Ihr kennt die Wünsche eines Menschen, bevor sie ihm über die Lippen kommen. Sie müssen es mir schon selbst sagen. Ein Dichter, ein Freund, der ist sehr krank. Er lebt in Gaza. Am Mittwoch erwarten ihn am Grenzübergang Eres eine Einreisegenehmigung und ein Notarztwagen. Man wird ihn direkt ins Ichilov-Krankenhaus bringen. Das können Sie ihm mitteilen. Und was denken Sie, muss ich dafür tun? Einen Moment. Wir sind bei den Wünschen. Mein Sohn, retten Sie meinen Sohn. Dass ihn keiner ermordet, dass er nicht ins Gefängnis kommt. Dass er ins Leben zurückkehrt. Können Sie das? Ja. Und was muss ich dafür tun? Nichts. Wir machen weiter mit unserer Arbeit am Erdruckhändler. Mehrmals in der Woche. Ich rufe an, bevor ich komme. Keine Sorge. Sie stellen mich Ihrem kranken Freund als vielversprechenden jungen Schriftsteller vor. Oder als unbegabten Idioten. Ist der Nebenjob, wie Sie wollen. Das ist mir egal. Nur hassen Sie mich nicht. Haben Sie etwa vor, Hanni etwas anzutun? Ihm wird kein Haar gekrümmt. Das verspreche ich Ihnen. Es gibt Dinge, die kann man nicht versprechen. Ich verspreche es. Soll ich Ihnen etwas zu essen machen? Auch Menschen wie Sie brauchen etwas zu essen. Umma lil aqsa wa as'a Allah azza wa jal an yataqabbal minni Hör zu, ich möchte jetzt nicht mit dir streiten. Hätten wir nicht vorher gemeinsam drüber reden können? Du hast doch nie Zeit. Ich habe unterschrieben. Ach. Ich warte nur noch auf die Papiere, dann sind wir weg. Der Junge und ich. Du kannst ja nachkommen. Aha. Ich muss hier weg und dir würde das auch gut tun. Was hält dich denn an diesem Leben hier? Wenn du nicht nachkommen willst, sag doch bitte bald Bescheid. Es ist nicht gut, wenn der Junge immer nur auf seinen Vater wartet. Ich kann hier nicht einfach weg. Das weißt du. Die Sache drängt allmählich. Vom militärischen Nachrichtendienst liegen inzwischen höchst bedenkliche Informationen vor. Wann kommt dieser Dichter aus Gaza raus? Morgen. Mit dem Krankenhaus ist alles abgesprochen. Mit ihr auch. Was hat sie verlangt? Ich soll ihren Sohn retten. Was hat er wegen? Alle großen Probleme, die man haben kann. In erster Linie Drogen. Er schuldet einem Dealer viel Geld. Außerdem steht er kurz davor, ins Gefängnis zu wandern, weil er seine Bewährungsauflagen nicht erfüllt. Wie willst du ihn retten? Ich kenne keinen Süchtigen, dessen Entwöhnung von Dauer ist. Außerdem muss ich ihn erst finden. Darf man nicht, meine, unsere Mittelsperson. Die meint, er könnte sich außerhalb der Stadt in einem alten Ferienhaus verstecken. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Warum hast du es ihr dann versprochen? Seit wann versprechen wir nur, was wir auch halten können? Das war ihre Bedingung, sonst hätte sie nicht mitgemacht. Ich fuhr raus aus Tel Aviv, die Küste entlang, zu der verlassenen Strandhaussiedlung, die Daphna mir beschrieben hatte. Jotam! Jotam! In den besetzten Gebieten haben wir effiziente Methoden, um Leute aus ihren Löchern zu locken. Doch hier waren meine Möglichkeiten begrenzt. Du stichst hier niemanden ab, deine Mutter schickt mich! Er war verwahrlost, abgemagert, verängstigt und zugedröhnt. Er wartete auf den Tod. Was willst du, ey? Lass mich! Ich soll dir Geld geben. Hey, du hast nicht zufällig auch etwas Stoff dabei? Seine Arme waren übersät von Einstichen. Warum zog sie ihm nicht die Nadeln aus den Adern? Warum saß sie nicht Tag und Nacht an seiner Seite und wachte darüber, dass er sich nichts antat? Hey, Mama! Die Mama gab mir immer die merkwürdigsten Typen auf. Ich bin nur deiner Mutter zuliebe hier, du kleiner Mistkerl. Hey, hast du schon mit ihr geschlafen? Oder zahlt sie sich ein paar? Nee, danke für die Kohle. Mann, sag ihr, sie soll mir bitte mehr schicken, weil sonst müssen wir einen Grabstein kaufen. Meine Mama. Was er mir schließlich erzählte, wusste ich schon. Er brachte früher für einen Dealer Drogen im großen Stil über die Grenze. Sein letztes Paket hat er jedoch nicht auftragsgemäß abgeliefert. Nun schuldete er ihm 230.000 oder sein Leben. Wenn ich die Sache hier bereinigt habe, gehst du zu deiner Mutter zurück und machst einen Entzug, verstanden? Wie viele Psychologen? Jotam, komm zu dir. Hey, weißt du, wie viele Psychiater und Neurologen sie mir schon geschickt hat? Meine Mutter! Wie viele Professoren hatten die? Hey! Ah! Mit wie vielen Professoren hat sie schlafen müssen, damit einige dieser Herrschaften sich überhaupt zu Hausbesuchen bei mir bequemten? Hat aber nur alles nichts genützt. Aber sie hatte wenigstens ihren Spaß, meine Mutter. So ein Mistkerl, so ein kleiner, fieser Mistkerl. Shalom, Ihr Patient aus Gaza, den Sie eingeliefert haben, ist sehr krank. Länger als 1-2 Monate wird er es nicht machen. Heilen können wir ihn nicht. Wir erleichtern ihm lediglich das Sterben. Was hat er? Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ein bösartiges und sehr schmerzhaftes Gewächs. Das Letzte, was man sich wünschen würde. Ihr hättet ihn eher reinlassen sollen. Das hing nicht von mir ab. Seid ihr nicht Herren über Leben und Tod? Ich bin... Ein Rädchen im Getriebe? Was wollt ihr eigentlich von ihm? Er sieht nicht aus wie jemand, der eine Bombe transportieren könnte. Ich habe gehört, dass er ein arabischer Dichter ist. Was kann so einer schon für euch tun? Kann er das Krankenhaus verlassen? Vielleicht. Man müsste ihm viel Morphium geben. Ich hoffe, ihr wollt ihn nicht in euren Kellern einquartieren. Eine solche Behandlung würde ich in seinem Zustand nicht so sehr empfehlen. Wann kann er raus? Er wird morgen oder übermorgen aufwachen. Übrigens hatte er heute eine Besucherin. Sie scheint ihm ziemlich nahe zu stehen. Eine schöne Frau, aber wem sage ich das? Ist ja ihr Spiel. Hören Sie, wenn es uns nicht gäbe... Dann hätte ich sicherlich mehr zu tun, das stimmt. Aber ich rette ehrlich Leben. Wie bitte? Vergebung muss man sich erarbeiten. Sicherheit auch. Und die ist nicht billig. I want to live to see that day of peace between you and us, of peace between all our neighbors and us. Warum treffen wir uns denn hier in diesem Café, ey? Das ist mein Lieblingsplatz hier in Florentin. Ach Gott, wovon mochten all diese nach mailänder Mode gestylten Menschen leben, die hier bereits am Vormittag dem Nichtstun frönten? Jotam hat angerufen und erzählt, dass sie bei ihm waren. Er ist völlig runtergekommen. Wenn mein Sohn in einem solchen Zustand wäre, würde ich den erschießen oder auf Entzug setzen, ganz egal, wie sehr er sich widersetzt. Wird das eine Moralpredigt? Wie alt ist Ihr Sohn? 4. Söhne brauchen ihre Mütter. Ich hatte den Eindruck, sie würde immer zu Leute grüßen. Das ganze Café schien sich heimlich um sie zu drehen. Das gefiel mir nicht. Honey, wie haben Sie ihn kennengelernt? Nehmen Sie unser Gespräch auf? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Er bewegte sich Ende der 70er Jahre in unserer Clique. Der einzige Araber weit und breit, der nicht Straßenfeger oder Automechaniker war. Eine Attraktion. Wunderbar. Ein äußerst sensibler und besonderer Mensch. Hm. Zeitweise wohnte er sogar bei mir. Er half mir mit Jotam. Mhm. Können Sie mir nicht verraten, was Sie von ihm wollen? Wobei kann er Ihnen helfen, krank wie er ist? Glauben Sie mir, Honey, passiert nichts. Na gut. Aber ich spüre, dass Sie etwas verbergen. Ein Etrog-Händler. Die Augen eines Dichters. Bin gespannt, was Honey von Ihnen hält. Er wird bei mir wohnen. Ich lasse nicht zu, dass Sie ihm etwas antun, hören Sie? Bitterness between the Palestinian and Jewish people has robbed the entire region of its resources, its potential. Wann trifft er sich mit Ibni, seinem gottverdammten Sohn? Haben wir schon einen Termin? Noch nicht. Ich muss mich erst um Jotam kümmern, damit er wieder zurück zu seiner Mutter kann. Die Polizei wird ihn in Ruhe lassen. Du musst dich beeilen. Unsere Partner machen Druck. Ja. Hannis Sohn Ibni scheint eine Schlüsselfigur der Terrorzelle in Syrien zu sein. Mehr weiß ich noch nicht. Sie teilen ja so ungern ihre Informationen. Was denkst du, kann ich gegen Jotams Sucht machen? Du kennst die Antwort. Ach, Opium fürs Volk. Ach, Reim. Genau. Das ist die einzige wirksame Medizin, die das Menschengeschlecht gefunden hat, um seine Misere zu mildern. Der Glaube an einen Schöpfer. Das solltest du auch versuchen. Honey saß in Khaki-Hosen und einem karierten Hemd auf Daphnas weichem Sofa und sah fern. Er sah verdammt sympathisch aus. Kommen Sie einen Augenblick ins Wohnzimmer. Ja. Honey, das ist ein Schüler von mir. Ja. Er möchte ein Buch schreiben. Kommen Sie, wir gehen lieber in die Küche. Kaffee? Jotam kann wieder in die Stadt. Mit der Polizei ist alles geklärt. Strafe wird ausgesetzt. Diesen Dealer werden wir eine Zeit lang beschäftigen. Außerdem kann er jederzeit einen Entzug auf Staatskosten machen. Da muss ich wohl allerhand abbezahlen. Sie haben Ihre Verpflichtungen eingehalten. Sie sind ein braver Junge. Ah, du! Ich hoffe, ich habe euren Unterricht nicht gestört. Nein, nein, das ist in Ordnung. Wenn Daphna sie angenommen hat, dann müssen sie begabt sein. Für Dummköpfe hat sie keine Geduld. Das Wichtigste beim Schreiben ist, nicht zu verzweifeln. Wie in der Liebe, ja. Sie bricht einem am Ende das Herz. Aber dafür lebt der Mensch. Ja. In der Tiefe seines Blickes nistete der Tod. Wie lange fliegt ihr? Stört's dich? Willst du nicht doch lieber hier bleiben? Du hast wirklich nicht verstanden, worum es geht, oder? Doch, Sigi. Ich weiß, worum es geht. Aber man kann nicht immer weglaufen. Das sagst du mir. Überleg dir mal, wovor du wegläufst. Auf jeden Fall nicht von meiner Verantwortung. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr liebe. Ich habe nur einfach keine Kraft mehr. Hatten wir uns nicht was versprochen? Wenn man sich was verspricht, dann muss man es auch wollen. Am nächsten Abend klopfte ich an Daphnas Tür. In der Wohnung sah es aus wie in einem Feldlazarett. Jotam öffnete mir in Unterhosen. Die trüben Augen verrieten mir, dass er bekifft war. Was bist du? Hier willst du deine Belohnung abholen. Hey, Mami! Warte mal. Mami! Ja? Hier, komm, dein edler Ritter ist erschienen. Jetzt komm noch mal! Setz dich doch mal hier, da zu diesem alten Sack hier. Moment bitte! Honey saß sorgfältig gekleidet, aufrecht in seinem Sessel. Starr wie eine ägyptische Mumie. Daphna hat mir ihren Text gegeben. wie Sie das Meer beschreiben. Großartig. Sie machen mich verlegen. Ihre Erzählung habe ich auch gelesen. Wir hätten längst Frieden, wenn wir auf Sie hören würden. Ach, das sind nur Skizzen im Sand. Schön für einen Augenblick, bis das Meer Sie hinwegspült. Trotzdem vielen Dank, Herr Bibi. Wie lange wohnen Sie schon in Gaza-Stadt? Fehlt es Ihnen gar nicht? Nach einem solchen Ort sehnt man sich nicht zurück. Nach den Menschen dort könnte ich mich vielleicht sehnen. Nicht nach der Stadt. Das ist die Hölle. Ich sehne mich nach meinen Kindern. Aber die leben schon nicht mehr dort. Wie viele Kinder haben Sie denn? Nur zwei. Ein Sohn und eine Tochter. Meine Tochter hat vor einigen Jahren geheiratet und ist nach Kuwait gezogen. Und der Sohn? Mein Sohn. Mein Sohn hat Gaza ebenfalls verlassen. Daphna kam geduscht und geschminkt in einem eng anliegenden Kleid aus dem Bad. Na, ihr schön? Wie sehe ich aus? Jotam, wir gehen aus! We came to Camp David with all the goodwill and faith we possess. In einem der noblen Viertel Tel Avivs erreichten wir eine Dachterrasse, die schon voller Gäste war. Auf der einen Seite blitzten die Lichter der dämmernden Strandpromenade, auf der anderen erhoben sich die Wohntürme der Reichen. Daphna mischte sich sofort lächelnd unter die Gäste. Schöne Menschen, Intellektuelle und Künstler, die gerne über mich und meinesgleichen herziehen. Heute Abend sollte ich zu ihnen gehören. Für Annie besorgte ich einen Stuhl und eine Limonade. Vielen Dank. Für mich Wodka. Ja. Dann, auf die Leute. Prost. Hey. Daphna. Amüsiert ihr euch? Ist doch toll, oder? Da drüben ist eine alte Freundin, die muss ich euch vorstellen. Annie wurde so etwas wie die Hauptattraktion des Abends. Alle freuten sich, einem authentischen Araber zu begegnen. Noch dazu einem aus Gaza-Stadt, der gut Hebräisch sprach und es ihnen mit seiner höflichen Liebenswürdigkeit leicht machte. Sind Sie denn nicht wütend auf diese ganze Bagage? Warum sollte ich wütend sein? Es sind doch nette Leute. Sind Sie etwa wütend? Der Abend wurde lang. Wir tranken viel. Irgendwann ließ ich mich ein auf die belanglosen Gespräche über Urlaubsziele und Grundstückspreise. Daphne hatte sichtlich Spaß. Hanni schlief ein. Und ich vergaß zum ersten Mal seit langem meine Arbeit. Du musst mit der Staatsanwältin sprechen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da kann ich leider nichts machen. Wenn es einmal in den Medien war, muss es den offiziellen Weg gehen. Solange das nicht geklärt ist, keine Verhöre mehr. Setzen Sie sich. Und machen Sie die Tür zu. Guten Tag. Guten Tag. Das hier, das ist nicht persönlich. Ich verteidige den Staat, der ein Interesse daran hat, die Kosten niedrig zu halten. Keine einfache Begreifen Aufgabe. Begreifen Sie nicht, worum es geht? Ich habe hier Ihre... Draußen lief eine tickende Zeitbombe rum. Wir mussten den Kerl fassen. Und deshalb mussten Sie ihn ersticken? Niemand hat ihn erstickt. Es war ein Unfall. Ihre psychische Verfassung zu dieser Zeit war nicht die beste. Könnten Sie mir darüber Auskunft geben? Meine psychische Verfassung? Ich war ein ausgezeichneter Verfasser. Ich bin seit Jahren dabei. Kein einziger Tag ist fröhlich, das können Sie mir glauben. Aber es muss getan werden. Sie schicken mich schließlich dorthin, meine Liebe. Und jetzt kommen Sie mir mit Klagen. Ich bin nicht Ihre Liebe. Und ich schicke Sie dort auch nicht hin. Ich kenne Sie doch gar nicht. Was wollen Sie denn nun mit dem anfangen, was man Ihnen erzählt hat? Wie bitte? Mit der Tatsache, dass in den Kellern Araber gefoltert und getötet werden. Hä? Wollen Sie die Gräuel ans Tageslicht holen und dafür sorgen, dass man sie abschafft? Ja. Ja, nur zu. Tun Sie was, meine Liebe. Packen also Sie es an. Ich sagte eben. Ihnen kann es doch gleich sein, denn Sie selbst werden diese Orte niemals zu Gesicht bekommen. Auch keine Ihrer Bekannten wird je einen Fuß dorthin setzen. Aber wir sollen Sie sicher verwarnen und Ihnen das Maul stopfen, diesen Arabern, damit Sie nicht über uns herfallen und Ihre hübschen Beine, Ihre netten Kinder und den lieben Mann in Fetzen reißen. Sie informierte mich in offiziellem Tonfall, dass sie mich zu gegebener Zeit als Zeugen vorladen würde. Entschuldigt die Verspätung, ich hatte noch einen Termin. Habt ihr schon bestellt? Das Restaurant lag abgelegen an einem Hang mit Blick aufs Meer. Annie war abgemagert, bis auf die Knochen. Daphna sah besorgt, aber wunderschön aus. Es tut mir leid, dass ich dich die letzten Jahre nicht mehr in Gaza-Stadt besucht habe. Angst vor Handgranaten und Messerstechern haben wir immer gehabt. Aber so schlimm wie heute war es damals nicht. Es ist gar nicht weit weg. Dasselbe Meer, genau dieselbe Sonne. Eines Tages fallen die Mauern und wir werden vereint sein. Ja, das werden wir nicht mehr erleben, Daphna. Was ist mit deinen Kindern? Wollt ihr euch noch einmal treffen? Wollen schon, aber meine Tochter hat 4 Kinder, die sie nicht allein lassen kann. Und mein Sohn, Ibni, der Junge hat ein Reiseverbot. Er ist nicht so nett wie sein Vater. Er war ja 3 Jahre im Gefängnis und jetzt... Wo ist er jetzt? Ja, Das weiß Gott allein. Ich wusste es auch. Chaim hat es mir heute Morgen gesagt. Der deutsche Geheimdienst hatte bestätigt, dass Hanis Sohn aus dem Iran nach Syrien zurückgekehrt war. Was ist mit Ihnen? Haben Sie auch Kinder? Einen Sohn, aber er ist noch zu klein, um die Welt zu hassen. Oder zu retten. Wir fuhren zu Daphne nach Hause. Ich half Hani die Treppen hinauf, 3 Etagen. Eigentlich schleppte ich ihn auf der Schulter. Sie sind ein guter Mensch. Ich mag Sie. Vielleicht sollten wir uns morgen treffen und zusammen ins Kino gehen? Ja, warum nicht? Die Augen meines todkranken neuen Freundes leuchteten. Ich fuhr nach Hause. Eine leere Wohnung. Einsamkeit. Mein kleiner Junge. Ich hatte zu wenig mit ihm gesprochen. Bitte komm heim, hatte er am Telefon oft gebettelt, und ich hatte es nicht fassen können, dass mich jemand dermaßen lieben konnte. Vorbei. Ich hasse mich. Am nächsten Tag fuhr ich ihn im Rollstuhl ins Zentrum. Hani war gut aufgelegt und redete von seiner Liebe zu Tel Aviv, von der schönen Zeit, die er hier erlebt hatte, von den vielen Freunden, den langen Partys. Wo haben Sie gewohnt? Meistens bei Daphna. Schade, dass wir uns nicht früher begegnet sind. Warum haben Sie Tel Aviv eigentlich verlassen? Jemand hat mich denunziert. Ich wurde zum Verhör geladen. Bei nicht sehr freundlicher Behandlung. Ein Gutachten über Hanis literarisches Werk, das ein Doktor der Literaturwissenschaft von der Hebräischen Universität für die Akte angefertigt hatte, schrieb, dass Hanis Gedichte und Erzählungen zwar keine Gewalt predigen würden, jedoch aus seinem lyrischen Stil Schmerz und heftige Sehnsucht nach dem verlorenen Land sprechen. Dies könne auf arabische Leser aufrührerisch wirken und für die israelische Öffentlichkeit demoralisierend. Wieso sagen Sie nichts? Kaum zu glauben, dass Sie uns nicht hassen. Warum sollte ich Sie hassen? Ich kann nicht hassen. Haben Sie Appetit auf einen Shawarma? Oh ja. Früher war ich Vegetarier. Wie lange haben Sie Ihren Sohn nicht gesehen? Fast 6 Jahre. Wissen Sie, Hani, ich habe in den letzten Jahren viel Geld verdient. Ich könnte Ihnen helfen, ein Familientreffen zu arrangieren. Wenn Ihre Kinder nicht nach Israel kommen können, ließe sich das vielleicht im Ausland veranstalten. Irgendwo in der Nähe, auf Zypern zum Beispiel, Limassol. Denken Sie drüber nach, Hani. Ich würde Ihnen das mit Freuden ermöglichen. Wir redeten nicht mehr viel, waren beide nachdenklich. Als die Sonne unterging, fuhr ich ihn wieder zu Daphna. Auf der Treppe wandte er sich zu mir. Ja. Ich will nach Limassol. Ich möchte meinen Sohn noch einmal sehen. Können Sie das wirklich möglich machen? Ja, Hani, das verspreche ich Ihnen. Die letzte Phase der Operation begann. Für den weiteren Verlauf waren wir nicht mehr auf uns allein gestellt. Unsere Partner aus Übersee würden von nun an die Operation leiten. Wie viel Zeit bleibt uns? Keinesfalls mehr als 5 Tage. Ihr sollt ihn ja nur an einen Ort bringen, an dem wir zuschlagen können. Der amerikanische Kollege gehörte zu der Art von Menschen, die zwar ständig ein Lächeln auf den Lippen haben, deren Augen aber nie mitlachen. Der wird sich kaum freiwillig in ein nicht-arabisches Land begeben. Sie haben aus den Liquidationen der letzten Jahre Ihre Lehren gezogen. Es muss wie geplant stattfinden. Ibni plant ein neues Projekt. Wir registrieren verstärkte Bewegungen. Unsere Quellen in Kairo und Berlin bestätigen, dass er der Kopf dieser neuen Organisation ist. Kaffee? Och, was hilft es, wenn wir ihn liquidieren? Die Operation wird auch ohne ihn weiterlaufen. Nur er kennt alle Details. Er hat alles geplant. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Warum nicht die ganze Operation vor Ort bombardieren? Das Wichtigste ist uns bisher verborgen geblieben. Keine Ahnung, wo die letzten Endes zuschlagen. Zu viele Optionen. Die ganze geografische Spanne von Thailand bis Amerika. Warum sollte er jetzt aus seinem Loch kriechen? Weil er seine Vater maßlos liebt. Ja, ist uns bekannt. Sie führen erstaunliche Gespräche. Übrigens, Hani hat auch mit Ibni über Sie gesprochen, Habibi. Ja. Mir war, als stünde ich splitternackt vor Ihnen. We are doing everything in order to avoid or minimize civil casualties, but a war is a war. Etwas an der Geschichte stimmt. Die Informationen sind zu lückenhaft. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Nichts. Wir müssen es jetzt durchziehen. Wie fühlst du dich? Du weißt, das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Sie werden ihn vor euren Augen erschießen. Kein schöner Anblick. Versprich mir, dass du es schaffst. Habibi. Ja, er nennt mich Habibi. Weißt du, Chaim, es gibt Dinge, die kann man nicht versprechen. Sein Sohn hat den Tod verdient. Dass dir da keine Zweifel kommen. Ich weiß, Chaim, mich brauchst du nicht zu überzeugen. Schließlich töte ich sie mit meinen eigenen Händen. Wegen meines Angebots sind Sie sich sicher? Ja, ich will meinen Sohn sehen. Ich muss ihn noch einmal sehen, bevor ich sterbe. Ja, Honey, wir sollten so schnell wie möglich alles vorbereiten. Ich werde ihn jetzt gleich anrufen. Geben Sie mir das Telefon. Hallo. Ibni, ich will mich mit dir treffen. Mir stockte der Atem. Nein, Ibni, das ist ernst gemeint. Wir könnten uns außer Landes treffen, in Limassol, damit ich dich noch einmal sehe. Nur für ein paar Stunden. Wir setzen uns einfach in ein Café und reden. Du weißt nicht, wie sehr ich mich danach sehne. Dann kann ich ruhig sterben. Jetzt geht es schief, dachte ich. Der Bursche durchschaut das Manöver auf Anhieb. Übermorgen. Aber nicht später. Meine Tage sind gezählt. Ich wollte meine Gedanken sortieren und saß wieder in dem schicken Café, das Daphna so liebte. Es dämmerte, der Markt gegenüber füllte sich. An den Ständen bekam man die ersten Etrog-Früchte für das kommende Laubhüttenfest. Ich höre gerade, dass Sie und Hani nach Zypern fliegen. Ja, das stimmt. Gehört das noch zum Spiel? Zu welchem Spiel? Zum Spiel, das Sie angefangen haben. Oder sind Sie inzwischen ausgestiegen? Sie haben mir etwas versprochen. Ich bin momentan beschäftigt. Können wir später reden? Dann komme ich mit. Ich habe große Lust, nach Zypern zu fliegen. Ein wenig Erholung würde mir gut tun. Sie halten Ihr kleines Treffen ab und danach fahren wir in die Berge. Kaufen Sie für mich ein Ticket? Ich kann mich um Hani kümmern und auch ein bisschen auf Sie aufpassen. Dass Daphna uns begleiten würde, war natürlich nicht vorgesehen. Überhaupt hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, wie ich ihr hinterher unter die Augen treten sollte. Im Sitzungszimmer unserer Partner stand ein detailgetreues Modell von Limassol aus Plastik und Pappe. Unser amerikanischer Kollege hockte davor, bewegte liebevoll kleine Figuren hin und her und wiederholte den Ablauf des Einsatzes. Also, Sie werden von da oben kommen. Das Hotel hier ist gesichert. Das Treffen findet hier in der Lobby statt. Fühlen Sie sich gut, Habibi? Zwar ruhte die ganze Operation auf mir, doch gab es Dinge, über die ich aufgrund der Arbeitsteilung nicht informiert wurde. Wer von den Anwesenden die Bestie mit einem Kopfschuss erledigen würde, mit welcher Waffe und aus welcher Richtung. Haben Sie alles verstanden? Eine zweite Chance gibt es nicht. Er wird ohne Bodyguards anreisen. Am Flughafen waren die Sicherheitsbeamten gut instruiert. Flight 925 to Limassol is now ready for boarding. Daphna war in Hochstimmung, als ginge es für 2 Monate in die Karibik und nicht auf einen Sprung nach Limassol. Hani döste ein. Er war mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Alles auf Zypern erschien mir sauberer und frischer als bei uns. Beinahe so schön wie im Libanon. Unser Hotel lag in einem kleinen Nadelwäldchen am Rande der Stadt, dort wo die Promenade endete. Wir erhielten 2 Doppelzimmer mit Blick aufs Meer. Habibi? Ja? Schiebe Hani hier auf den Balkon. Ach, ist das herrlich. Es war eine gute Idee, hierher zu kommen. Von wo reist er an? Aus Syrien. Er landet morgen früh. Daphna brachte Hani seine Medikamente. Sein Kopf sank vornüber. Er schlief wieder ein. Er ist ihnen total dankbar. Er hat einen noblen Charakter. Sie übrigens auch. Ich starrte sie fassungslos an. Hatte sie vergessen, wer ich war? Erriet sie nicht, was uns hier bevorstand? Später am Abend nach dem Essen brachten wir Hani behutsam ins Bett. Ich möchte ihn berühren, dann werde ich ruhig sterben können. Gebt mir nicht zu viel Morphium, damit ich rechtzeitig wach werde. Sie werden sehen, er ist ein richtiger Mann. Er wird Ihnen gefallen. Sie erinnern mich an ihn. Beide schweigsam und zuverlässig. Bitte, geben Sie mir Ihre Hand. Für das, was Sie mir schenken, werden Sie ins Paradies kommen. Ich überließ ihm meine Hand und er drückte sie, so fest er konnte. Daphna schaute mir in die Augen. Ich wollte an den Ort zurück, an den ich eigentlich gehörte und an dem jeder seine Rolle genau kannte. Ich schämte mich vor mir selber, vor Hani, vor Daphna. Lassen Sie uns in Ihr Zimmer gehen. Komm zu mir, Habibi. Wir lagen auf dem Bett Unsere Körper drängten sich aneinander. Wir tauschten Küsse und liebten uns bei offenem Fenster zum steten Rauschen des Meeres. Morgen früh wirst du niemanden ermorden, nicht so. Ich hasse mich. Sprich mir, dass du es schaffst. Aber ich rette ehrlich Leben. Bibi. Mein kleiner Junge. Sie sind ein guter Mensch. Ich mag sie. Das kalte Licht vor Sonnenaufgang weckte mich. Es war 8 Uhr. Der Mechanismus begann zu ticken. Ganz in der Nähe hat der Scharfschütze seine Waffe links geölt. Bist du bereit? In 1,5 Stunden würde Hanni im Rollstuhl in der Lobby sitzen und darauf warten, dass sein Sohn festen Schrittes auf ihn zukäme. Ich sollte mich einige Minuten vorher entschuldigen. Ich müsse auf die Toilette. So sah der Plan vor. Alle auf Position. Wir trafen uns zum Frühstück auf der Terrasse. Es ist merkwürdig leer hier. Als wären wir die einzigen Gäste. Lasst uns lieber im Hotelgarten warten. Hier ist kein Schatten. Außerdem sieht man von dort aufs Meer. Du gehst auf B4. Jede Minute war eine Qual. Schließlich war es an der Zeit, ins Hotel zurückzukehren. Der Gast könne jeden Augenblick eintreffen. Wenn der Sohn seinen Vater nicht im Hoteleingang warten sähe, wie sie es miteinander vereinbart hatten, würde er bestimmt nicht aus dem Taxi steigen. Und wer wird dort oben sonst noch auf ihn warten? Ich. Daphne schien meine Gedanken zu lesen. Das wird er nicht schneller machen. Ich konnte nicht länger lügen. Du wirst dich um ihn kümmern? Hanni blickte zunächst verständnislos und gleich darauf erschrocken. Sie? Ja. Bleibt hier, ich komme wieder. Der Gang des Hotels wird von unseren Leuten bewacht. Schwerfällig eilte ich den Weg hinauf. Ich musste dort sein. Ich durfte mich noch nicht abseilen. Das winzige Hörgerät in meinem Ohr plärrte. Ich stand in der Lobby. Die Parkplatzarena lag offen vor mir. Ich zählte die Sekunden in meinem Herzschlag. Der Mann an der Rezeption griff zum Telefonhörer. Überall setzten sich Silhouetten in Bewegung. Da bog auch schon das Taxi in den Hof. Lauf! Ich stieß die gläsernen Türen zur Seite. Lauf! Weiter, weiter! Ich stürmte in die Arena, stellte mich dem Taxi in den Weg und schwenkte die Arme. Sprang auf den Rücksitz und schlug die Tür zu. Der Asphalt vor uns füllte sich mit Agenten, die aus Wänden hinter Bäumen hervorschossen. Zugriff! Fahren Sie! Fahren Sie zurück! Was? Schnell! Bewegung! Gas! Gas! Gas geben! Auf! Du Scheiße! Auf! Weg! Lassen Sie Gas! Los! Leben! Gas! Geh los! Gas geben! Ich habe gesagt, Zugriff! Verdammt nochmal! Fuck! Mein Atem ging wie verrückt. Ich blickte nach rechts. Er sah jünger und verletzlicher aus als auf dem Foto. Aber seine Augen. Hart. Unbeschreiblich hart. Schlagartig bereute ich mein Eingreifen. Wegen dieser Augen würde ich ihn eigenhändig erwürgen müssen. Hallo, Ibni. Schönen Gruß von Ihrem Vater. Nein, Ihr Vater hat Sie nicht verraten. Ihr Vater hat Sie gerettet. Seine Welt war erschüttert. Fiebrig schaute er sich nach allen Seiten um. Wir befanden uns beide im freien Fall. Bei voller Fahrt riss er die Tür auf, kippte sich zur Seite, rollte über den Straßenrand wie ein menschlicher Ball. Hoffentlich ist er tot, dachte ich. Für Hanni und Daphne aber wünschte ich mir, er möge überleben. Wann und wie sie mich nach Israel zurückgebracht hatten, wusste ich nicht. Ich erwachte in einer kleinen dunklen Kammer. Stäbe an den Fenstern, schmales Bett, kahle Wände. Und dann immer wieder Verhöre. Sie wollten das volle Bild. Ich bemühte mich, aufrecht zu sitzen, vernehmlich zu antworten, nicht den Anblick eines Gebrochenen zu bieten. Ich rief mir ins Gedächtnis, welche Gefangenen mir Respekt abverlangt und welche wie menschlicher Müll gewirkt hatten. Ich musste in Unterhosen vor ihnen sitzen, durfte mir nicht die Zähne putzen, nicht duschen und erst nach Stunden auf die Toilette. Ich wartete, dass etwas geschähe, versuchte unterdessen Argumente zu meiner Verteidigung zu formulieren, falls ich eines Tages einem Richter vorgeführt würde, brachte aber keine klaren Sätze zustande. Zusammengerollt wie ein Embryo lag ich selbst versunken auf meiner Pritsche, dachte an den Tod. An einem Morgen wurde ich plötzlich entlassen. Ich verpflichtete mich über alles, was mit dem Dienst zusammenhing, meine Einsätze, über meine Verfehlung, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Es dauerte 2 Monate, bis ich den Mut hatte, mich bei Daphne zu melden. Ach, der Etrog-Händler ist zurückgekommen. Hani? Gestorben. Er sagte, danke, dass du seinen Sohn gerettet hast. Ich weiß nicht mal, ob ich wenigstens das geschafft habe. Das hast du. Soweit ich weiß, ist er mit dem Leben davongekommen, wenn auch verletzt. Er ist ein Killer. Das habe ich in seinen Augen gesehen. Ich hätte ihn dort im Taxi töten sollen. Ihr seid alle Killer. Aber du hast dein Versprechen gehalten, Habibi. Wo ist Yotam? Hier in seinem Zimmer. Raus geht er nur nachts, nimmt sich Geld von mir. Kommt am Morgen dreckig zurück, zitternd. Du musst ihn rauswerfen. Das kann ich nicht. Nur er ist mir geblieben. Er ist Hannis Sohn. Habt ihr das nicht gewusst? Limassol von Yishai Sarid, aus dem Hebräischen von Helene Seidler. Bearbeitung Ben Neumann und Christoph Kalkowski. Mit Habibi, Axel Wandke, Daphna, Johanna Julia Spitzer, Hani, Jürgen Thormann, Yotam, Michael Klammer, Sigi, Judith Engel, Staatsanwältin Gabriele Blum, Arzt Viktor Neumann, Kollegin Gitter Schweighöfer, Chaim, Max Volkert Martens, CIA-Mitarbeiter Errol Trotman Harewood und vielen anderen. Technische Realisation Jonas Bergler, Regieassistenz Julia Wolf, Regie Christoph Kalkowski. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.